Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So. Liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir melden uns aus der Sommerpause zurück. Und ich freue mich wirklich sehr, heute wieder hier zu sein. Und ich freue mich besonders darüber, dass so viele Leute von euch uns geschrieben haben und gemailt haben, dass sie die Sendung sehr vermissen und dass ganz viele jetzt auf den 5. Dezember schon gewartet haben, dass wir wieder loslegen. Das ist eine schöne Arbeitsmotivation und ich bin jetzt ganz gespannt auf die vielen Nächte, die ich jetzt wieder mit euch zusammen verbringen werde. Also, wir starten wie immer montags und wie immer nach einer Sommerpause mit einer freien Themennacht. Das heißt, für die, die jetzt ganz neu zu uns hierher gekommen sind, ihr könnt hier anrufen, das ist eine Live-Telefon-Talkshow. Ihr könnt anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über was. Telefonnummer 0800 220 50 50. Vielleicht habt ihr auch eine gute Geschichte im Sommer oder in eurem Urlaub erlebt und habt Lust, sie uns und mir hier zu erzählen. Ich wäre sehr interessiert daran. Ihr könnt auch mailen, domian@wdr.de, und vergesst bitte nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. So, der erste Anrufer nach der Sommerpause ist eine Anruferin und sie heißt Patricia und ist 27 Jahre alt. Hallo Patricia. Hallo Domian, hier ist Patricia. Schön, dass du da bist. Na. So, und was geht's denn bei dir? Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange am besten mal an damit. Ich bin letztes Jahr im November mit meinem Freund zusammengezogen in eine große Wohnung. Mhm. Lief auch alles gut und alles geklappt und ich habe auch gearbeitet. Dann wurde ich im Januar ganz doll krank. Das heißt, ich habe eine Angststörung bekommen, habe Panikattacken bekommen, habe... Mhm. Ja, bin natürlich von Arzt zu Arzt gelaufen, weil ich gedacht habe, ich habe irgendwas Körperliches, bis irgendwann auf einmal gar nichts mehr ging. Ich habe auch andauernd hyperventiliert und ja. Mhm. Ja, dann war ich irgendwann ins Krankenhaus, bin ich häufig ins Krankenhaus, weil ich gedacht habe, irgendwas stimmt da nicht. Ja. So, mein Freund hat das immer nie geglaubt. Er hat mir gesagt, ja, du spinnst doch und da ist doch nichts und du hast einfach keine Lust zu arbeiten. Und ja, das war totaler Schwachsinn irgendwie. Und naja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja schon auch keine schöne Aussage von einem Freund, wenn du so krank wirst und er sagt, du hast keine Lust zum Arbeiten. Ja. Das tut einem auch nicht sehr gut. Nein, also mir ging es wirklich schlecht. Ich konnte die einfachsten Dinge nicht mehr. Ich konnte kein Auto fahren. Ich konnte nicht mal mehr was essen. Ich habe 3 Monate lang wirklich nur Suppe und Pudding gegessen, weil ich immer ein Fremdgefühl im Hals hatte. Mhm. Ich war zur Magenspiegelung, ich war im Hals und Ohrenarzt, ich war überall und die haben immer gesagt, nein, sie sind gesund und sie haben nichts. Und also eine seelische Geschichte, ein seelischer Zusammenbruch oder was auch immer. Genau. Kurze Frage noch, wollte ich gerade fragen, wie lange, du bist im November mit dem Freund zusammengezogen, sagst du. Ja. Wie lange vorher warst du mit ihm schon zusammen? 5 Jahre. 5 Jahre? Ja. Ah ja. 5 Jahre. Umso schlimmer die Aussage von ihm, du hast nur keine Lust zu arbeiten. Ja. So, wie ging es weiter? Ja, dann sind wir, bin ich am Januar so krank geworden. Und das ist so eine Krankheit. Ich meine, das dauert ja auch, bis ich erstmal wusste, was ich habe und was es ist und wie ich gegen angehen muss und so. Ich meine, das dauert. Das ist ja nicht von heute auf morgen. Also es wurde dann irgendwann diagnostiziert als Angststörung? Ja, ich bin dann zum Therapeuten gegangen irgendwann und weil ich im Krankenhaus, da kamen die auch nicht weiter. Da haben die gesagt, ja, das ist psychosomatisch. Ich sage, ja, psychosomatisch. Ich sage, ich muss das, aber irgendwie... Ja, also eigentlich habe ich mir selbst geholfen. Dann zum Therapeuten gegangen und der hat zu mir gesagt, ja, sie haben eine Angststörung und darum haben sie Panikattacken. Ja, okay. Haben viele Leute, ist eine leider mittlerweile schon sehr normale Erkrankung. Ja, es ist wirklich schlimm. So, wirklich. Stand der Dinge heute. Wir hätten eigentlich übermorgen unseren Hochzeitstermin gehabt und er ist aber am 13.8. ausgezogen. Ach. Von heute auf morgen, ja. Der Hochzeitstermin wäre am Mittwoch. Ja. Am Mittwoch. Am Mittwoch hätten wir den ersten Termin gehabt und da hat er gesagt zu mir, Mensch, eigentlich wollten wir das heimlich machen. Und dann hat er zu mir gesagt, pass auf, wir rufen beim Standesamt an und machen das einen Monat später, im Oktober dann können wir dann mit allen feiern. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Dann habe ich beim Standesamt wieder angerufen, habe das alles umverlegt, nochmal auf einen Monat später, damit wir dann, ich war ja so gut, glaube ich, habe gedacht, okay, das wird, ne, wir heiraten. Hm. Hat ja, er dich, dann, ist es ja so, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ist es so, dass der dich verlassen hat wegen deiner Erkrankung? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber er muss doch eine Begründung jetzt gesagt haben. Ja, die Begründung ist, ich kam mit meiner Schwiegermutter die letzten 3 Jahre eben halt nicht mehr so klar, weil sie immer halt eben rumgestichelt hat und dieses Gestichel und Rumgehacke und ich kann das einfach nicht. Hm. Und ich durfte auch nie was sagen, ich durfte nie meine Meinung äußern, ich musste immer ruhig sein und nie und dann 1 Uhr rein, 1 Uhr raus. Ja, aber irgendwann, Domian, irgendwann kann man das nicht mehr ertragen. Hm. Und also, ja, und an dem Tag, an diesem Samstagmorgen, war auch wieder ein Streit mit seiner Mutter. Ja. Und ja, da hat er gesagt, pass auf, es ist besser, wenn wir uns erstmal im Guten trennen. Und ja, hat seine ganzen Sachen gepackt und ist ausgezogen. Er hat gesagt, es ist besser, wenn wir uns im Guten trennen. Ja. Das ist natürlich ein guter Satz. Ja. Aber nach so vielen Jahren erwartet man ja von einem Partner, dass er auch noch ein bisschen mehr sagt. Hat das irgendwie begründet? Also ich habe dann immer rumgebohrt, nochmal nachgebohrt und er hat dann immer zu mir gesagt, ja, du gehst auch nicht arbeiten im Moment und das kann doch nicht sein, dass das nichts wert, du musst doch langsam mal einsehen, dass du arbeiten musst. Ja, aber er versteht eben halt nicht, dass ich durch diese Krankheit, ich kann noch gar nicht voll arbeiten gehen, das würde ich gar nicht packen. Wie fühlst du dich denn heute? Das ist dann, ja, ich meine, klar, ich fühle mich total schlecht, weil er nicht mehr da ist. Ich meine, das ist ja nun, weil ich auch so geschockt bin einfach, weil, ich meine, er hat mir 2 Tage vorher, hat er mich nachts geweckt, er liebt mich ja so und alles ist so schön und so toll und 2 Tage später zieht er aus. Das sind immer die krassesten Geschichten, wenn Leute so also aus dem Nichts getroffen werden. Ja. Ne, so also, ist es ja bei dir. Oder dass man das zumindest so was Krasses nicht erwartet hat. Nee, also und ich habe immer mit ihm gesprochen über unsere Beziehung. Mensch, gefällt dir irgendwas nicht? Ich habe immer gedacht, nein, doch, alles gut und nee und es stimmt alles. Und wie geht es dir denn mit deiner Angsterkrankung? Hast du das einigermaßen im Griff im Moment? Ja, im Moment Gott sei Dank, ja. Könnte natürlich jetzt auch wieder einen Rückschlag geben, wenn man so einen Schock erlebt im Privatleben, dass man dann auch wieder seelisch ein bisschen labiler wird, oder? Also mein Therapeut sagte zu mir, also für ihn ist die Trennung das Beste, was mir passieren kann. Ah, der hat natürlich einen guten Einblick. Das sagte er zu mir. Er sagt, glauben Sie mir, also mein Therapeut erklärt mir ja immer die wildesten Geschichten, aber ich meine, aber hat aber immer recht mit dem, was er sagt. Er sagt, Sie sind ein Fisch und wollen aber andauernd lernen, im Vogelnest zu fliegen und das wird eben halt nichts. Weißt du, es ist ja kein Ding so schlecht, dass es nicht auch eine gute Seite hätte. Ja. Insofern sei froh, dass er das jetzt gesagt hat und nicht nach der Beerdigung, nach der Heirat, dann wäre... Ich verstehe das nicht. Ja. Ich verstehe es einfach nicht. Genau, der hat du mir gesagt, die wildesten Sachen abgezogen. Ich kenne den so nicht. Aber ich wäre an deiner Stelle schon alarmiert durch diesen Satz, den du gerade erzählt hast, nachdem du krank geworden bist und er sagte, du bist nur faul zu arbeiten. Also jetzt, wo sie das sagen, fällt mir noch ein, ich bin ja wieder angefangen im April zu arbeiten, 3 Monate später nach dieser Erkrankung, habe ich mir gedacht, Mensch, du reißt dich jetzt zusammen und du schaffst das. Mhm. Na, du kriegst das irgendwie, kriegst du das hin, du musst das hinkriegen, weil ich ja wusste, ist nun mal so und er besteht da drauf. Ja. Ja, und dann habe ich aber nachts, ich hatte Nachtdienst, habe gerade, ich weiß nicht, 3 Wochen gearbeitet. Mhm. In der 3. Woche war ich gerade wieder, hatte Nachtdienst mit einer Arbeitskollegin und habe so eine heftige Panikattacke bekommen, dass die wirklich einen Krankenwagen rufen musste, weil es ging gar nichts mehr. Mhm. Meinen Sie, der hat mich aus dem Krankenhaus abgeholt? Mhm. Er sagte, ja, du weißt doch mittlerweile schon, was du hast, dann wie oft bist du noch ins Krankenhaus? Aber das alles, Patricia, übrigens kannst du mich duzen, wenn ich duze dich ja auch. Ja. All das müsste dir doch eigentlich jetzt helfen, die ganze Sache ein bisschen besser zu verarbeiten. Der hat sich ja nicht gerade sehr nett und sehr liebevoll verhalten. Hm. Das sind ja Argumente, die du dir auch so vor Augen führen kannst, die auf jeden Fall zeigen, dass zwischen euch einiges oder ganz gravierend etwas nicht mehr gestimmt hat. Hm. Und vielleicht wirft es auch ein Licht auf seinen Charakter. Das kann ich nicht beurteilen. Ich verstehe bloß diesen Grund einfach nicht, weil ich habe wirklich alles für ihn getan. Ich war immer für ihn da, das ist egal, ob es nachts, morgens, mittags. Also ich habe wirklich immer da voll hintergestanden. Und ich verstehe es einfach nicht. Ich kann das einfach nicht verstehen, wie man so sein kann. Also auch nach der Trennung, gut, dann denkt man, er sagte zu mir, ja, wir können ja mal gucken, wie sich das entwickelt, wenn ich erstmal ausgezogen bin. Ja, aber was soll sich denn da entwickeln? Wie war der Kontakt jetzt seit diesem Trennungssatz? Ja, also jeden Tag. Bis jetzt haben wir telefoniert. Ja, und wie ist die Stimmung dann, wenn ihr miteinander telefoniert? Mal ist er nett, mal ist er total bescheuert. Das ist immer verschieden. Hm. Heute zum Beispiel, ich habe mich ja seit gestern nicht mehr gemeldet, weil ich mir gedacht, weißt du, das bringt einfach nichts. Was soll ich da hinterherlaufen? Ich glaube auch, ohne jetzt die Details zu kennen, dein Psychologe weiß ja, dein Therapeut viel mehr über dich, dass es wahrscheinlich gut ist. Das ist jetzt ein Schock für dich, natürlich, klar. Und man fragt immer nach dem Warum. Und eigentlich hat man auch das Recht als Verlassener darauf, aber die Menschen sind halt feige und offensichtlich ist er feige und will sich nicht großartig mehr mit dir auseinandersetzen. Ja, also nachdem halt mal sehen, was sich entwickelt, aber ich sag mir auch, was soll sich denn entwickeln? Also wir haben zusammen gewohnt, ja, sagt er, aber das geht ja nicht, er kann ja nicht nur arbeiten und ich nicht und er kann das alles nicht bezahlen und also er meint, das hat auch finanzielle Gründe. Meint er? Ja, also es ist viel finanzielle Gründe, weil er kann das nicht als alleine bezahlen und ja, aber hör mal, also wenn man sich liebt, dann gibt es auch da Lösungen. Was ist denn jetzt mit der geplanten Hochzeit? Wie ja, das Standesamt hat ja hier angerufen und ich habe die dann abgesagt. Mhm. Und wie reagiert so das Umfeld, der Freundeskreis, die Verwandten? Die sagen alle zu mir, ich soll in den Wind schießen. Ach so, da ist keiner dabei, der bestürzt ist oder sagt, ach, versucht's doch nochmal oder sowas. Also meine Großmutter, die sagt zu mir, sie versteht das nicht. Sie sagt, er war selber noch hier und hat gesagt, Mensch, und ja, und ne, wird schon. Und auf einmal zieht er heute auf morgen aus. Sie sagt, sie versteht das nicht. Also Patricia, die Frage ist natürlich da, die verstehe ich auch bei dir, wenn du sagst, ich verstehe es nicht. Die wird dich auch noch eine Weile beschäftigen und eine ganze Weile. Aber ich glaube, unter den Bedingungen, das, was du gerade so geschildert hast, ist das wahrscheinlich eine gute Fügung, dass es jetzt so gekommen ist. Jetzt musst du mit deiner Verletzung erstmal leben lernen, aber du hast einen Therapeuten, das ist schon mal ganz gut. Und wenn der das auch noch sagt, dass die Trennung gar nicht schlecht ist für dich und deine Weiterentwicklung, stehen die Zeichen erstmal auf positiv, wenn auch das im Moment alles für dich sehr weh tut. Wenn du möchtest, kannst du auch noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprechen, der im Hintergrund hier bei uns anwesend ist. Ach nö, ich glaube nicht. Nö. Nö, ich glaube, ich habe ja meine Beine. Ich habe eine Psychologin und einen Therapeuten. Ich glaube, da bin ich erstmal gut mit bedient. Jetzt nach vorne schauen. Ich freue mich, dass du die Angststörung wieder einigermaßen im Griff hast und dann wird sich das alles andere auch weiter stabilisieren und irgendwann kommt auch ein neuer, toller Mann. Ja, bloß er ist ja immer so, er will mich ja irgendwie immer noch halten. Nein, jetzt ist Schluss. Jetzt musst du resolut sein. Ja, das kann ich ja immer nicht, ne? Das wirst du schon können, das glaube ich. Ich mache diese Kinderspiele immer mit. Ja, aber irgendwann, gut, man macht ja für eine Weile macht man solche Spielchen mit, aber irgendwann hat man dann auch, ist es fast voll und dann ist Schluss. Das also wir sind auseinander gewesen zum Beispiel und eine Woche später, also ich bin da bei Facebook angemeldet, ne? Mhm. Da hat er meinen Account geknackt, um da zu gucken, was da los ist. Mhm. Da frage ich mich auch, also wenn er nicht mehr will und wenn er sich interessiert, warum macht er sowas? Alles negative Zeichen. Auf Wiedersehen, sagt er. Ne? Sag ich dir jetzt auch. Patricia, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Schön. Ciao. So, ihr Lieben, Stichwort Facebook gerade. Ich bin ja nun auch in die Welt des Facebooks eingetreten vor ein paar Monaten und war ganz, ganz überwältigt davon, wie viel sich von euch dann gleich bei mir gemeldet haben. Und das ist alles explodiert. Leider ist Facebook ja gnadenlos und nimmt nur bis zu 5000 Freunde auf. Und daher habe ich jetzt diese Seite heute, die wird heute umgestellt auf eine Fanseite. Also ihr seid herzlich willkommen auf meiner Fanseite bei Facebook. Das ist die Seite, es gibt mehrere, es gibt auch viele Fake-Seiten. Da kann man mich fast im ganzen Körper sehen mit Hose und ich stütze mich so ab auf meinem Autogramm. Das ist die richtige Seite. Also wenn ihr da mal reingucken wollt, könnt ihr gerne machen. Das ist die Originalseite und keine Fake-Seite. So, weiter geht es mit Judith. Judith ist 36 Jahre alt. Guten Morgen, Judith. Guten Morgen, Damian. Ja. Schön, dass du wieder da bist. Ja, schön, dass du auch jetzt da bist. Und was geht's denn bei dir? Also ich habe einen demenzkranken Vater. Ja. Den ich lange gepflegt habe und den ich heute ins Pflegeheim geben musste. Oh. Wie alt ist der Vater? 75. Und wie lange hast du ihn gepflegt? 14 Jahre. Wie viel? 14 Jahre. 14 Jahre. Ja. Hast du ihn alleine gepflegt? Praktisch, ja. Das ist aber eine... Ja, na, ich denke gerade drüber nach. Das ist aber eine große Leistung, die du da hingelegt hast. Ja, gut, ja. Ich höre es an der Stimme, du rufst aus der Schweiz an. Ja, genau. Ja. Hm. Warum musstest du ihn heute in ein Heim geben? Ja, also die Erkrankung ist sehr stark fortgeschritten. Und dann war das vor 14 Tagen ein Gespräch und dann meinten sie ja so auf Anfangsjahr dann. Und dann hatte ich ein Heimleitergespräch und die haben gesagt, ja, das dauert noch etwas. Mhm. Und 2 Tage später kam der Anruf, ja, wir sollen ihn nächste Woche bringen. Du sagst, die Erkrankung ist sehr weit fortgeschritten. Beschreib uns doch mal, wie weit fortgeschritten diese Demenzerkrankung deines Vaters ist. Ja, also einfach geistig, körperlich ist er gut beieinander. Aber man muss ihn eigentlich wie ein Kind anleiten, konnte ihn nicht mehr als 2 Stunden alleine lassen. Erkennt er dich denn? Mich erkennt er, ja. Dich erkennt er? Hm. Ja. Man kann ihn nicht alleine lassen? Nein, also nicht mehr als 2 Stunden war die Regel eigentlich. Hm. Ist er sonst körperlich auch noch weiter erkrankt? Ja, er hat schon einige Sachen, aber es geht eigentlich noch. Nun hast du ihn heute in ein Heim gegeben. Ja. Wie hat er das verkraftet oder aufgenommen heute, als er da in das Heim kam? Also er war relativ ruhig, erstaunlicherweise. Aber er hat die Tragweite, glaube ich, nicht erkannt. Ist er da alleine in einem Zimmer? Nein, 2 Zimmer. Hm. Was war das für dich für ein Gefühl, wenn man 14 Jahre den Vater pflegt und ihn dann abgeben muss, weil man das nicht mehr schafft? Was war das für ein Gefühl? Also ein Versagergefühl. Ein was für ein Gefühl? Ein Versagergefühl. Ein Versagergefühl. Mhm. Das heißt, du fühlst dich als Versagerin? Ja. Ich weiß nicht, ob es das Richtige ist. Beschreib doch mal so die Erlebnisse, vielleicht ein oder zwei Erlebnisse der letzten Zeit, woran du gemerkt hast, es geht nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr alleine. Ja, sicher, wenn er Insulin gespritzt hat und ich den Rücken gedreht habe, dann hat er schon gegessen, wo er nicht sollte und so. Und es ist... Also ich muss mal ein bisschen übersetzen, weil du hast so ein nettes Dialekt, aber man kann es nicht so gut verstehen. Also du hast ihm Insulin gespritzt und dann hat er gegessen oder wie? Ja, weil er hätte eigentlich warten müssen, oder? Ach so. Mh. 15 Minuten. Mh. Konnte er noch alleine auf die Toilette gehen? Ja, das ging schon. Das ging schon. Sag doch vielleicht noch ein Beispiel, warum du gesagt hast, es geht nicht mehr. Ja, weil ich eigentlich 24 Stunden praktisch alleine war mit ihm. Mhm. Und wenn ich mal wirklich nicht konnte, war immer ein großes Theater, wer jetzt schaut und so. Und kam dann schnell der Vorwurf, ja, Demenzkranke soll man nicht hin und her schieben. Und Deine Mutter lebt nicht mehr? Nein. Nein. Und es gibt auch keine weiteren Geschwister? Also es gibt einen Bruder, der sich aber nie groß kümmert. Schon von Anfang an gesagt hat, er übernehme keine Pflege. Hm. Ja, und das war heute auch. Heute war er natürlich da, hat aber mir ja Unruhe gestiftet, weil ich am Morgen noch im Krankenhaus war, das wäre ein Fehler, ich hätte den Termin absagen sollen. Ja, das habe ich nicht ganz verstanden. Also der Bruder, der sich nicht um die Pflege gekümmert hat, war heute im Krankenhaus und hat dort Unruhe gestiftet? Nein, er war heute beim Vater am Morgen, ja, weil ich einen Termin im Krankenhaus hatte. Mhm. Und das, bevor er ins Heim ging, und da ja hat er nicht so, ach so, so gut gehandelt. Ich verstehe. Und ist dann einiges schief gelaufen, was nicht schief laufen hätte sollen. Ist denn der Bruder jetzt auch damit einverstanden, dass der Vater ins Heim kommt? Ja, eher schon, ja. Du hast gerade gesagt, ich meine, du bist eine junge Frau von 36 Jahren, das stimmt. Ja. Du hast 14 Jahre den Vater gepflegt, da müssen wir ja nur zurückrechnen, wie jung du warst, als du damit angefangen hast. Mhm. Und du sagst, dass du im Prinzip 24 Stunden für ihn da sein musstest. Ja, klar, es ist nicht immer so, aber es kommt ja durch die Nacht oder so auch nicht berechnen, wenn er unruhig war oder so. Das heißt, du hast dein Leben als junge Frau ganz hinten angestellt oder, um es anders auszudrücken, überhaupt nicht gelebt. Nein, also Hobbys etc. sowieso nicht. Das heißt, du hast und sogar also Operationen etc. abgelehnt, nur dass ich nicht weg muss. Also du hast Operationen abgelehnt, bei dir Operationen abgelehnt, damit du beim Vater sein konntest. Ja. Hast du denn in dieser Zeit mal überhaupt Zeit für einen Freund zum Beispiel gehabt? Also ich habe einen Partner, aber das ist eine Fernbeziehung, die natürlich immer mehr eingeschlafen ist, weil ich nicht mehr weg konnte. Ja genau, wenn es eine Fernbeziehung ist, konntest du ja nie in die Ferne, wo er wohnt, konntest du ja nie hinreisen. Nein. Mhm. Also weißt du, Judith, Ich habe immer wirklich hohen Respekt vor Menschen, die sich lange und ausgiebig um ihre Eltern kümmern. Und die auch sehr viel dafür opfern. Das finde ich wirklich etwas ganz Tolles und ich ziehe meinen Hut. Aber man muss natürlich auch, ohne jetzt, dass das egoistisch klingen soll, aber man muss natürlich auch an sich denken, nämlich, dass man bei all der Hingabe sich selbst nicht zerstört. Und wenn du es 14 Jahre verantwortungsbewusst gemacht hast und du jetzt das Gefühl hast, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr, und ihn dann in ein Pflegeheim gegeben hast, finde ich, als fremder Mensch, der das jetzt zum ersten Mal gehört hat, finde ich das verständlich. Ich glaube nicht, dass du eine Versagerin bist. So wie ich dich jetzt kennenlerne, bin ich davon überzeugt, dass du ihn auch ganz oft besuchen wirst, dort, wo er ist. Ja, täglich. Ja. Täglich, so. Das ist ja schon mal ein großer Stützpunkt, auch für ihn, dass du dann jeden Tag... Wie weit ist es entfernt von dir, von deiner Wohnung? Ja, 2 Kilometer, das ist kein Problem. Wie viel? 2 Kilometer. Ah, naja, gut, das ist ja nun gar nichts. Da kann man ja zu Fuß hingehen sogar. Ja, ja. Ich finde, das ist völlig auch moralisch in Ordnung, das zu machen. Stell dir mal vor, hättest das vielleicht jetzt noch weiter gemacht und irgendwann wärst du komplett zusammengebrochen und wärst auch erkrankt, schwer erkrankt. Das hätte dein Vater, wenn man ihn im gesunden Zustand gefragt hätte, hätte er es mit Sicherheit nicht gewollt. Wahrscheinlich ist dein Vater, der leider nicht mehr der Mensch ist, den du früher gekannt hast, sowieso im tiefen Herzen ganz groß dankbar, dass du so viel Lebenszeit ihm geschenkt hast. Das finde ich eine große Leistung, das sage ich dir ganz ehrlich. Mhm. Dennoch kann ich das auch verstehen, wenn du sagst, ich fühle mich nicht gut. Ging mir wahrscheinlich genauso, weil man immer ein schlechtes Gewissen hat, weil man immer vielleicht denken würde, es geht ja vielleicht doch noch und doch noch und doch noch. Aber du kannst die Sache ja jetzt mal beobachten. Er ist nur 2 Kilometer entfernt. Du kannst ja mal sehen, wie er sich dort einfindet. Vielleicht, du kennst ihn ja so gut, du kannst ja jede Regung seiner Seele, wahrscheinlich nimmst du schon wahr, ob er sich schlecht fühlt. Ja, du kannst ja mal beobachten. Vielleicht fügt er sich ja ein, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm für ihn oder so okay für ihn. Naja, er sagt halt schon, ich schiebe ihn ab und ja. Hat er gesagt? Ja. Ja. Naja gut, er ist ein sehr kranker Mann. Ja, gut. Ja. Beobachte doch mal die nächsten Wochen. Und wenn du den Eindruck hast, dass es ihm überhaupt nicht geht, dann kann man ja nochmal darüber nachdenken. Mhm. Gab es denn, oder gibt es in der Schweiz nicht die Möglichkeit, dass du dir hättest noch jemanden holen können, eine Kraft, eine Pflegekraft? Also ich hatte 3 Stunden, wo jemand im Haushalt geholfen hat. Ah ja. Mhm. Aber das war eigentlich ziemlich das Einzige. Mhm. Also er war in der ganzen Zeit 2 bis 5 Tage weg und einmal um 3 einzelne Tage, sonst habe ich es alleine gemacht. Verstehe. Also du bist traurig. Ja. Ich glaube, jeder von uns wäre traurig, wenn er seinen Vater in ein Pflegeheim gibt. Und allein die Krankheit ist ja schon so traurig. Ich glaube, dass es gut war. Mhm. Besuche ihn regelmäßig und beobachte ihn. Und wenn es nach 4 oder 6 Wochen irgendwie so dramatisch ist, kann man ja nochmal überlegen, was vielleicht doch anders nochmal zu machen ist. Mhm. Ja? Okay. Von Herzen alles Gute. Danke dir auch. Schöne Grüße in die Schweiz. Merci. Tschüss. Tschüss. Stimmt, die Schweizer sagen ja immer Merci, wenn sie sich bedanken. Das finde ich immer sehr nett. 0800 220 5050. Wir sind wieder da, falls es euch noch nicht aufgefallen sein sollte. Wir sind live hier in Radio 1 Live und im WDR Fernsehen. Und ihr könnt anrufen, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über was. Ich würde mich zum Beispiel heute ganz gerne mit euch auch unterhalten über euren Urlaub, euren Sommer. Habt ihr irgendeine tolle Geschichte erlebt, die ihr uns vielleicht erzählen wollt? Es war ja nur ein sehr verregneter Sommer, aber das heißt ja gar nichts. Vielleicht ist ja irgendwas Aufregendes, Schräges oder auch Schönes oder sehr Schönes sogar passiert. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns bitte domian@wdr.de. Hier ist Susanne, 43. Guten Morgen. Hallo. Hallo Susanne. Guten Morgen, hallo. So, und was geht's denn bei dir? Ja, aufregend. Ich bin total aufgeregt, aber okay. Erstmal meiner Vorrednerin wollte ich nur noch kurz sagen, sie ist eine tolle Frau. Ich habe lange in der Altenpflege gearbeitet, auch mit Demenzkranken, und was sie mit ihrem Vater jetzt mitmacht, ich kann es verstehen. Es ist dramatisch, aber ich glaube, dass, was du gerade zu ihr gesagt hast, dass das Beste war und die beste Entscheidung, die sie jetzt gerade treffen konnte. Das ist ja interessant. Entschuldige, bevor wir auf dein Thema kommen. Wenn du in der Altenpflege gearbeitet hast, bist du ja eine absolute Fachfrau. Dann wirst du solche Situationen ja auch erlebt haben, dass Angehörige nicht mehr konnten und ihre Verwandten, Mutter, Vater in ein Pflegeheim gegeben haben. Ja, na, es ist halt bei uns so gewesen. Ich war in der ambulanten Pflege, Alten- und Krankenpflege, und wir haben junge Leute, psychisch Kranke betreut. Wir haben auch Demenzkranke betreut, und ich hatte halt so die schweren Fälle immer, weil mich konnte man überall hinschicken. Und die Omis, die ich so hatte, die waren halt zu Hause, aber sehr, sehr alleine. Die Kinder, die ja auch schon erwachsen waren, die hatten halt keine Zeit wegen Beruf und eigener Familie. Und dann sind wir halt eingesprungen. Aber es ist massiv schwierig für alle Angehörigen, weil wir, die Fremden, sage ich jetzt mal, sind ja außenstehend, wir können damit umgehen. Nur die Leute an sich, die ihre Mütter und Väter alleine zurücklassen müssen, weil sie die Zeit nicht haben, weil sie selber ein eigenes Leben und Familie haben, für die ist es schwer. Aber wie sind so die Erfahrungswerte, kann man sagen, oder kann man das im Allgemeinen sagen, wie die Kranken oder Schwerkranken sich dann einleben in der neuen Situation? Also die Omis, die ich hatte, die haben das nicht mehr mitbekommen. Die haben es einfach nicht mehr gereilt, dass ich eine Fremde bin. Ich hatte eine Omi, die besuche ich jetzt immer noch, obwohl ich nicht mehr in dem Beruf tätig bin, weil ich bin auch darüber erkrankt, ganz davon ab, weil ich habe auch einen Mann schwer krank, jetzt nicht dement, sondern andere Erkrankungen, bis in den Tod gepflegt, und das ist brutal. Und ich glaube ganz einfach, dass die Dementen, ich habe irgendwann gesagt, wenn ich mir als alter Mensch mal aussuchen kann, ob ich schwerst krank werde oder dement, ich würde immer die Demenz wählen, wenn ich es aussuchen könnte. Allein aus dem Grund, man bekommt nichts mehr mit. Man ist wie... Wollen wir es hoffen. Ein kleines... Ja, nein, es ist so. Ich habe es auch nicht geglaubt. Aber man ist wie ein kleines Kind. Man weiß nichts. Man kann nichts und man weiß nichts. Man weiß noch nicht mal mehr, wie man den Löffel zum Mund führt. Ich glaube, dass diese Wahl die bessere Wahl ist, weil man vom Gehirn her, vom Verstand her nichts mehr mitbekommt. Ich stelle mir nur, und dann kommen wir wirklich auf dein Thema, ich stelle mir nur die Übergangszeit so dramatisch vor, wenn man es selbst bekommt, wenn man es noch zwischenzeitlich so ein bisschen mitkriegt und sich bewusst wird, ich werde jetzt dement. Ja, das ist schlimm. Das ist ganz, ganz grauenhaft, schlimm. Grauenhaft. Ganz, ganz, ganz, das ist ein Horror. Und was ich noch anprangere, ganz schlimm, sind die Zustände in den Heimen. Also die Zustände in den Heimen, gut, die Leute, die da arbeiten, können nichts dafür, weil die sind einfach total überarbeitet und absolut unterbezahlt. Die Schichten sind brutal. Die können alle irgendwie nichts dafür. Es wird immer mehr Schreibkram erledigt, anstatt am Menschen zu arbeiten. Das ist selbst in der ambulanten Pflege. Ich habe mehr geschrieben, als ich überhaupt mehr an dieser Frau gearbeitet habe. Oder an den Patienten. Und da muss in Deutschland, ich weiß gar nicht, ob es in Europa überall so ist, aber in Deutschland muss da was passieren. Finde ich einen interessanten Aspekt. Werden wir sicher in den nächsten Tagen und Wochen hier nochmal aufgreifen. Man als Thema noch machen, Absolut, wirklich, da hast du recht. Aber jetzt zu deinem Thema, weswegen du eigentlich angerufen hast, sozusagen. Ja. Also wir fangen, ich gebe dir jetzt mal ganz kurz so einen Lebensabriss von mir, damit du überhaupt weißt, was ich überhaupt von dir möchte. Ja. Also ich bin 43, habe vier Kinder aus zwei Ehen. Vier Kinder, Ja, ich habe zwei erwachsene Kinder, 1 und 23 und 14 und 12. Die zwei Jungs und zwei Mädchen. Zwei leben bei mir, der ältere Junge und das jüngste Mädchen. Der Sohn lebt beim Vater und die Tochter lebt schon allein. Meine Ehen sind unterschiedlich verlaufen. Mein erster Mann war ein Berufssoldat, totales krankes Hirn anhand seines Berufes. Ich will aber damit nicht sagen, dass alle Berufssoldaten krank und irre sind, aber er war's. Und mein zweiter Mann, komplettes Gegenteil, super lieb, auch zu den Kindern, auch heute noch hat er zu seinen Kindern ein gutes Verhältnis, im Gegensatz zu meinem ersten Mann, der zu seinen Kindern und meinen Kindern überhaupt keinen Kontakt mehr hat. Jetzt ist es so, ich bin seit Anfang 20, also gut 20 Jahre depressiv geworden durch viele Ereignisse, noch eine Totgeburt, zwei Fehlgeburten obendrauf. Mein ältester Sohn war mit 4 Jahren an Krebs erkrankt. Also ich habe so einiges mitgemacht im Leben. Und mein Problem ist, dass ich nie, wirklich nie alleine gelebt habe. Und ich wünsche mir eigentlich einen Partner, mit dem ich alt werden kann. Den richtigen Partner. Ich war letztes Jahr noch mal in der Psychiatrie. Also im Moment gibt es keinen? Nein. Ich war letztes Jahr in der Psychiatrie, hatte mit der Männerwelt letztendlich komplett abgeschlossen, weil mir ganz viel Mist passiert ist. Ich habe 17 Jahre verheiratet am Niederrhein gelebt, bin dann 2008, jetzt fast 3 Jahre, zurückgekommen und habe dann hier in Kassel, wo ich wohne, weitergesucht. Nach einem Partner, mit dem ich ja alt werden kann, egal wie auch immer. Und das Problem ist ganz einfach, dass 1000 Leute Beziehungen suchen, aber die meisten Beziehungen auf Sex rauslaufen, aber nicht auf eine richtige gut laufende Beziehung, sondern einfach mehr so, ja gut, die habe ich, die vögel ich, Entschuldigung, dass ich das so sage, und dann gehe ich wieder. Verantwortung, wenn das Wort Verantwortung ins Spiel kommt oder Familie, sind sie weg. Hast du den Eindruck, dass die Männer, dass die abschrecken, wenn die hören, dass du 4 Kinder hast? Naja gut, ich kann ja gleich sagen, dass nur noch 2 bei mir leben, davon ist einer erwachsen und also im Prinzip habe ich 1 Kind, was bei mir lebt. Ja. Ja, also ich habe 4 Kinder, logisch, aber die sind ja nie ständig immer zugegen. Also im Klartext heißt das, du suchst einen Partner? Nein, es ist... Nein! Ja, ich suche, aber ich bin fündig geworden, mal wieder. Jetzt ist es so, ich habe also von 2008 bis letztes Jahr mehrere Versuche hier am Ort gehabt, habe die meisten über das Internet kennengelernt und es ist alles, wirklich alles in die Hose gegangen. Es ist alles dabei gewesen, was du dir vorstellen kannst. Aber du bist jetzt fündig geworden. Wieder mal. Und ich habe eine Höllenangst, weil es geht um morgen. Und es geht morgen. Das erste Date? Ja. Also nur zum Begreifen. Du hast den es ist ein Mann, natürlich. Es ist ein, was heißt natürlich? Naja, ich habe bis vor 4 Wochen mit einer Frau gelebt. Das war 1 Jahr lang. Gut, also diesmal ist es ein Mann. Es ist wieder diesmal ein Mann. Wie alt ist der Mann? 40, das war ja jünger. 40? Ja, okay. Du hast ihn kennengelernt übers Internet? Über WKW, ja. Okay. Und morgen trefft ihr euch real in Kassel. Real in Kassel will er mich besuchen, ja. Will er dich zu Hause besuchen? Er will mich zu Hause besuchen und das ist natürlich auch eine neue Aufregung für mich, weil ich ja immer meine Kinder irgendwie mit einbeziehe. Warum triffst du dich mit diesem Mann nicht irgendwo in einem Café? Könnten wir auch tun, aber letztendlich soll er wissen, also nach dem, was ich ihm jetzt schon alles erzählt habe, weil wir haben jetzt, glaube ich, 1 Woche durchgeschrieben, durchgemailt und durchtelefoniert. Alles klar, Susanne. Ich würde mich mit einem fremden Typ, auch wenn ihr euch da 1 Woche schon geschrieben habt, würde ich mich erstmal auf neutralem Boden treffen. Okay. Um mal einfach, weißt du, wenn du jemanden, das weißt du ja auch, wenn du jemanden gegenüber sitzt, hast du noch andere Sensorien für die Person, als wenn du dem nur schreibst oder ihr habt telefoniert auch miteinander? Ja, ganz viel. Ja, okay. Aber trotzdem, das reale Miteinander sein ist noch besser. Außerdem ist es auch eine kleine Vorsichtsmaßnahme, dass da jemand Fremdes erstmal in deine Wohnung kommt. Ein bisschen fremd ist er ja schon. Ja, natürlich. So. Was hast du denn für einen Eindruck von dem? Ist er dir nahe? Ist er nett? Der ist total nett. Das ist total aufregend. Nein, nicht wegen dir jetzt, aber wegen ihm. Natürlich, nicht wegen mir, ist mir völlig klar. Nein, es ist so, guck mal, die letzten 4 Wochen, meine Freundin ist ausgezogen, alles ist super gelaufen, wir verstehen uns noch, alles prima. Ich habe halt erkannt, dass ich total hetero bin und so eine Beziehung mit ihr hätte leben können, eine freundschaftliche, auch in einer Wohnung, aber das wollte sie nicht. Ich kann ja verstehen, ist okay. Jetzt habe ich im Laufe dieser 4 Wochen wieder meine Schreiberei bei WKW aufgenommen, da bin ich eigentlich immer ziemlich häufig. Ja. Weil ich habe nur 30 Leute bei mir drin, die ich kenne, weil so Leute mit 500 Leuten oder noch mehr, finde ich, so viele Freunde hat man nicht. Und unter anderem hatte ich da 3 Männer kennengelernt, alle über WKW, die mein Profil besucht haben und mich interessant fanden und mit mir sprechen wollten. Soweit die Vorgeschichte. Jetzt habe ich mich mit allen getroffen und diese 3 waren totale Idioten, aber totale Versager. Okay, abgehakt, schwamm drüber. Warum bist du jetzt so wibbelig wegen morgen? Ja, weil ich will, dass es endlich der Richtige ist. Weil ich hoffe, dass er es ist. Weil ich einfach wissen will, ob er es ist. Das will man ja immer, wenn man sich neu verliebt. Aber man darf es natürlich auch nicht zu sehr erzwingen wollen oder sich zu sehr an diese Hoffnung ranklammern. Ja, ja. Man muss natürlich mit einer gewissen Gelassenheit daran gehen. Sonst wirkst du ja auch komisch auf den Mann. Wenn du da ganz zappelig bist und dem schon letztendlich signalisierst, mit dir will ich 500 Jahre alt werden, dann geht der laufen. Naja gut, letztendlich hat er mich schockiert, indem er genauso wibbelig und genauso drauf ist wie ich. Wo ich hingegen jetzt, nachdem ich das mal erfahren habe, wie das ist, wenn so ein Gegenstück, wenn der anderen Spiegel vorhält, gemerkt habe, oh mein Gott, ey, der wird dich heiraten, der ist irre, der kennt dich überhaupt nicht und reden hier von absolut verliebt und ich liebe dich und solche Sachen, haben wir uns schon gesagt, also obwohl wir das noch nie gesehen haben. Ja, das ist nicht albern, das finde ich auch mal ein bisschen blöd, wenn man da zu euphorisch rangeht. Ja, total euphorisch. Ich rate ganz einfach zu etwas mehr Gelassenheit, Gang runtersetzen. Es fällt dir schwer, das weiß ich, aber das musst du dann einfach schaffen. Und dann lass die Sache doch langsam angehen. Die Voraussetzungen klingen doch schon mal gut. Du findest ihn nett, der ist nett und vielleicht klappt es ja diesmal. Wenn man auch schon so viele Niederlagen erlebt hat, heißt das ja nicht, dass man es nicht immer und immer wieder versuchen soll. Irgendwann findet man das Richtige. Ich war halt wirklich letztes Jahr an einer Grenze, wo ich dachte, ich bin da hoffnungslos. Ich habe einfach gedacht, für mich, jetzt gerade für mich, weil ich auch vom Intellekt her einiges von einem Mann erwarte, es ist bei mir nicht das Aussehen, es ist bei mir der Charakter, der wichtig ist. Und ich habe einfach gehofft, dass irgendwann mal einer kommt, der das ein bisschen erfüllt. Ich will mal sagen, das ist nicht nur ein Problem, ist bezogen auf dich. Ich finde das wirklich ein generelles Problem, auf jede Person bezogen, den richtigen Partner zu finden. Ja, das ist schwer. Das ist total schwer. Und überall scheitern die Menschen. Guck dich um in deiner Umgebung, ich guck mich in meine Umgebung um. Ja, klar. Es gibt ja nur bei ganz wenigen, wo das stimmig ist. Und dafür muss man ackern und rackern, wenn man das will. Und man darf sich nicht entmutigen lassen. Das stimmt, aber es ist ja nicht nur die Schwierigkeit. Es ist ganz einfach so, dass jeder einem sagt, egal wo du hinhörst, ob das Mutter, Tante, Onkel, Opa ist, ja, es gibt für jeden Topf den richtigen Deckel. Aber das ist so und nicht. Das ist doch einfach nicht zu pauschalisieren. Nein, wirklich nicht. Es gibt auch für den einen oder anderen Topf gibt es keinen Deckel. Hm. Man kann man nur hoffen, dass man selbst nicht dazugehört. Das ist ein blöder Spruch mit dem Topf und dem Deckel, das glaube ich auch nicht. Nee. Die Liebe ist einfach schwierig. Es ist richtig Arbeit. Ja, aber Beziehungsarbeit. Man muss auch immer wieder, aber es ist auch wirklich wichtig, dass man neuen Gegebenheiten immer wieder eine neue Chance gibt. Sonst gibt das nichts. Ja, so. wie gehe ich jetzt morgen an die Sache ran? Ich würde da ganz ruhig ranzugehen, nicht mit großen Hoffnungen und nicht mit großen Versprechungen, sondern einfach locker mit dem erstmal reden, nett zusammen plauschen. Geh es bloß alles langsam an, auch den nächsten Schritt. Rede bloß morgen nicht irgendetwas von langer Beziehung und Heirat und Zukunft oder so. Nein, es geht einfach darum, dass ihr jetzt im Moment, ob ihr euch gut versteht und dass ich das so rüber retten kann, so in den nächsten Tage und Wochen. Und dann wird sich zeigen, ob ihr zusammenpasst. Wie viel Uhr ist es morgen? Irgendwann im Laufe des Nachmittags fahre ich rüber und hole ihn ab. Also ja. er wohnt auch 200 Kilometer entfernt. Ich habe gesagt, okay, ich komme rüber und er wollte über Nacht bleiben. Das ist das nächste Problem, das ich habe. Würde ich auch nicht machen beim ersten Mal. Auf keinen Fall. Nein, kein Thema. Mhm. Also über Nacht auf keinen Fall. Mhm. Okay. Ich meine, überlegst dir nochmal, ob du mit ihm nach Hause fährst. Ich würde es nicht machen, aber es ist deine Entscheidung, du bist eine erwachsene Frau. Okay. Und runterfahren? Morgen brezelst du dich schön auf, machst dich schick, schön duschen und so und dann gehen wir die Sache an. Ich wünsche dir ganz viel Glück zusammen. Vielen, vielen, vielen Dank und nochmal ein ganz, ganz großes Lob an dich, deine Sendung und deine tollen Bücher. Dankeschön, Susanne. Okay, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Live-Telefonnummer, unter der ihr uns hier erreichen könnt. Und ihr könnt auch mailen unter domian@wdr.de und ihr vereinfacht uns sehr die Arbeit, wenn ihr eure Telefonnummer auch mit in die Mail reinschreibt, damit meine Kollegen, die hier im Hintergrund fleißig wie die Bienen am Arbeiten sind, dann auch schnell mit euch Kontakt aufnehmen können. Sonst ist das immer so kompliziert, erst zurück zu mailen, ja, wir sind interessiert und schickt ihr uns mal nochmal eure Telefonnummer. Ihr versteht das schon. Also Telefonnummer reinschreiben. domian@wdr.de, freie Themennacht oder meine Frage, was habt ihr so in dieser Sommerzeit so erlebt? Vielleicht eine tolle Geschichte erlebt. Hier ist Ali. Ali ist 20. Guten Morgen, Ali. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Ali. Was geht's bei dir? Zwar habe ich vor 2 Monaten jemanden kennengelernt. Ja. Und ich habe mich verliebt. Schön und gut. Nach einem Monat hat mir die Person was anvertraut, was mich sehr erschüttert hat und bis heute noch begleitet. Also ich habe natürlich mit der Person noch Kontakt, aber ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Diese Person ist eine Frau? Ja, eine Person, eine Frau. Natürlich. Eine junge Frau? Genau, 18. Ja, und die hat dir etwas anvertraut? Genau. Was dich sehr erschüttert hat? Ja. Erzähl mal. Also sie wurde, als sie 8 oder 9 Jahre alt war, mehrfach auf eine brutale Art und Weise vergewaltigt von ihrem eigenen Bruder. Und sie erzählt mir immer und immer wieder von den Bildern und das ist wirklich grausam. Und wie alt war der Bruder damals, als deine Bekannte 8 Jahre alt war? Ungefähr 18, 19. Also 10 Jahre älter so. Genau. Und ja, mich beschäftigt das jeden Tag und sie natürlich auch. Sie ist andauernd am Weinen, weil diese Bilder, sie holen sie immer und immer wieder nach und ein und so. Du hast aber, das habe ich gerade dann nicht richtig verstanden, du hast nach wie vor Kontakt mit der Frau. Ja, ja, ja. Und du bist auch nach wie vor verliebt in die Frau. Genau. Nur, also sie denkt, ich habe sie auch dazu gedrängt, vielleicht an eine Anzeige zu denken und so. Einerseits haben wir wieder das Problem, sie stammt aus einer orientalischen Familie und da ist das nicht so einfach. Verstehe. Wohnt sie denn noch zu Hause? Ja, sie wohnt noch zu Hause. Gibt es denn in der Familie jemanden, der von diesen Verbrechen weiß? Zur Zeit, also ich habe sie dazu gedrängt, dass sie das ihrer Schwester erzählt. Sie ist aber etwas jünger und so. Sie wundert es nicht, sagt sie mir, weil er war schon immer so komisch und... Die Mutter weiß nicht Bescheid. Die Mutter, der Vater wissen nicht Bescheid. Ja. Sie hat ja. Ich finde es erstaunlich, dass sie dir das so schnell, nachdem ihr euch kennengelernt habt. Ja, wir haben uns auf Anhieb super verstanden und so. Und das ist ja ein großer Vertrauensbeweis zu dir, dass sie dir das. Ja, das hat sie mir auch gesagt. Sie hat mir niemandem davon erzählt, nur mir. Bist du denn ihre erste Liebe? Nein. Also sie hatte davor schon jemanden und das hat nicht geklappt wegen den Eltern und so. Dann hat sie sich auch damit abgefunden. Ja. Hat sie denn schon mal mit einem Mann geschlafen? Nein, gar nicht. Nein. Also sie ist auch völlig traumatisiert und sie können sich das zurzeit gar nicht vorstellen, mit einem Mann zu schlafen. Ja. Ist das damals, sie war 8 Jahre alt? Ja, ungefähr 8, 9 und das ging über eine lange Zeit. Das wollte ich gerade fragen, es ging über eine lange Zeit. Ja, ja. Hat sie denn heute auch noch Kontakt zu dem Bruder? Sehr gering. Wahrscheinlich familiär bedingt. Wenn Familienfeiern sind, sind alle zusammen. Ja, genau, ja. Und da wollte ich dazu kommen. Und zwar habe ich ihr vor einer Woche gesagt, dass sie einen Brief schreiben soll und ihn darauf ansprechen soll, also mit dem Brief, dass sie jetzt endlich den Mund aufmachen will und so weiter. Und ja, und er hat den Brief gestern gelesen und er hat sie heute angerufen. Sie meinte zu mir, er hat gesagt, dass er nichts gemacht hat, was sie in ihrer Zukunft beeinträchtigen würde. Und dass er, also dass die damals so jung waren, dass er das nicht wahrgenommen hat, was er gemacht hat. Was ich natürlich absurd finde, weil er war 18, 19. Da weiß man genau. Genau, das ist es hier. Also jetzt ist er gewarnt, dass da was passiert. Aber er hat ihr jetzt nicht gedroht. Irgendwie. Nein. Er ist ja auch verheiratet und hat ein Kind und sie denkt auch darüber nach, weil wenn sie jetzt eine Anzeige macht, dass auch die Familie kaputt geht. Wobei, er versteht sich auch nicht gut mit seiner Ehefrau, hat sie mir gesagt. Also er ist ein total komischer. Also die Frau leidet auch darunter und so weiter. Also er streitet das nicht direkt ab, dass das passiert ist. Er sagt nur, dass er das nicht so richtig ermessen hat und das nicht so schlimm fand, was da passiert ist. Ja, er begründet das einfach damit, dass er sagt, unsere Eltern haben uns nicht gut behandelt. Er hat viel gelitten, viel erlebt und die Eltern haben ihm keine Aufmerksamkeit geschenkt. Und ich sagte, das ist keine Entschuldigung. Das ist keine Entschuldigung. Natürlich nicht, natürlich nicht. Ja. Wie oft siehst du sie? Bis jetzt habe ich sie ungefähr 4-mal gesehen. Ach so, mehr nicht? Ja, weil sie auch ungefähr 200 Kilometer von hier entfernt wohnt. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, durch ein soziales Netzwerk. Ah ja, verstehe. Ja, und das kommt ja auch nicht so viel raus und so, dass es... Weiß denn, wissen die Eltern, wissen die um dich, dass da ein neuer Freund ist? Die Schwester ja, die Eltern nein. Das verkompliziert ja die Beziehung in der Tat, wenn du 200 Kilometer entfernt wohnst. Ja, ja. Sie ist ja, aber für uns ist das kein Problem, nur halt, wir sehen uns dann halt weniger. Was machst du? Bist du auch noch Schüler oder gehst du arbeiten? Was machst du? Auch. Also ich arbeite und bin nebenbei Schüler, bis ich, also nächstes Jahr werde ich dann eine Ausbildung beginnen wahrscheinlich. Wohnst du alleine? Nein. Nein, auch bei den Eltern noch? Genau. Mhm. Wissen deine Eltern von diesem Kontakt? Noch nicht. Also ich habe es vor, ihnen zu erzählen. Mhm. Nur bin ich auch ein bisschen durcheinander. Ich weiß es einfach nicht. Warum bist du durcheinander? Wann der richtige Zeitpunkt da ist. Wie bitte? Warum bist du durcheinander? Ja, weil ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, mit den ganzen Ereignissen, von denen die mir erzählt hat und so. Ich verstehe. Das heißt, du bist ja nicht so ganz sicher, ob das die richtige Frau für dich ist? Doch, das auf jeden Fall. Das schon. Aber weil du bist halt... Also du bist schon sicher, dass es die richtige Frau ist? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Weil sie hat mir es ja nicht direkt erzählt oder so, erst nachdem ich Gefühle entwickelt haben. Hat sie dir das persönlich erzählt? Nee. Oder am Telefon? Nee, erstmal hat sie mir das geschrieben, ja, aber nicht die ganze Geschichte und danach im Nachhinein am Telefon. Und als wir uns dann getroffen haben, hat sie mir das dann nochmal also mit Tränen erzählt. Also sie hat heftig geweint und so. Wenn du jetzt, denkst du darüber nach oder träumst du davon, dass du mit dieser Frau jetzt eine doch enge und vielleicht längere Beziehung haben möchtest? Ja, auf jeden Fall. Ja. Dann muss dir natürlich auch klar sein, Ali, dass du nicht eine Sexualität leben kannst mit ihr, wie vielleicht mit einem anderen Mädel. Ja, ich weiß, das habe ich ihr auch gesagt und sie ist mir dankbar und also, Sexualität ist kein Problem, also da... Also das würdest du auch bereit sein, dann zurückzustecken und dich zurückzunehmen. Ja, das einzigste Problem ist, wie soll ich jetzt weiter damit vorgehen oder wie soll ich damit umgehen und sollte ich doch zur Polizei gehen, eine Anzeige machen? Oder? Also ich würde dir wirklich dringend raten, Ali, ihr wiederum zu raten, nicht direkt zur Polizei zu gehen, sondern dass sie sich professionelle Hilfe sucht, bei einem Psychotherapeuten, bei einem Psychologen oder einem Psychiater, einem Psychologen. Ja, das Problem ist, bis man dann einen Termin bekommt, das dauert schon über ein halbes Jahr und so sagt sie mir. Ja. Und wir beraten dich gleich auch nochmal, wie man vielleicht in dann doch eher akuten Sachen, wenn das akut sich darstellt, da auch noch eher einen Termin bekommt. Aber es muss ja was passieren. Ja. Ich halte das für den besten Weg, dass deine Freundin zu ihr erstmal in gute professionelle Hände kommt. Ja. Ich weiß ja nicht, wie instabil sie ist und wie, ja, du sagst, dass sie sehr traumatisiert ist. Nicht stabil, also. Nicht stabil, so. Umso wichtiger, dass sie in fachliche Hände kommt. Mhm. Dann kann man entscheiden, auch gemeinsam mit dem Therapeuten, ob man zur Polizei geht und wie man das weitermacht. Wenn sie jetzt ohne eine therapeutische Hilfe sofort zur Polizei geht, besteht wirklich die Gefahr, dass sie vielleicht völlig zusammenbricht und das gar nicht verkraftet. Mhm. Also wichtig ist, den Weg so zu beschreiten, erst zum Therapeuten und dann eventuell zur Polizei. Okay. Wir werden dich jetzt gleich mal anrufen, damit dir mein Psychologe noch einige Anlaufstellen geben, auch in der Nähe von deiner Freundin, wohin sie sich wenden kann und wie das ganze Prozedere so abläuft. Okay. Aber dir muss natürlich klar sein, dass wenn du dich auf diese Beziehung einlässt, dass das eine komplizierte Geschichte wird. Na, das ist mir schon klar, aber ich bin schon bereit, da durchzugehen. Mhm. Wie viele Freundinnen hattest du denn schon oder wie viele Beziehungen? Bis jetzt, der richtige waren es zwei. Immerhin, und wie lange warst du mit denen zusammen? Mit der ersten war es schon 1,5 Jahre und mit der anderen war es ein halbes Jahr, glaube ich. Mhm. Stammt deine Familie denn auch aus, du hast es gerade gesagt, orientalischem Hintergrund? Ja, auch. Mhm. Das macht es ja alles komplizierter, weil man kann nicht offen reden. Das ist ja unser Problem. Also. Mhm. Hast du denn, abgesehen von der Tatsache der Vergewaltigung in der Kindheit, würden deine Eltern diesem Mädchen zustimmen können, aufgrund der familiären Herkunft? Ja, auf jeden Fall. Das schon, das passt ja, zusammen. Ja, wiederum ist das nur bei ihr das Problem, ob es da doch Probleme geben sollte. Achso, ob die dich akzeptieren würden. Genau, weil sie hat ja davor schon einen Freund gehabt und die Eltern waren dagegen und waren hin und her, dann mussten sie sich trennen. Was glaubst du denn, was diese Familie gegen dich haben könnte? natürlich erstens die Entfernung. Die würden sich denken, woher kennen die sich? Ne? Ja. Ansonsten würde eigentlich nichts dagegen sprechen. Gut, das ist natürlich die nächste Problematik, die ihr beiden jungen Leute dann ausfechten müsst. Ne? Wo man dann, das betrifft ja ganz viele junge Leute, die aus, die solche Wurzeln haben, die aus anderen Traditionen stammen, dass die so ihr eigenes Leben leben wollen, und dann müsst ihr euch halt auch durchkämpfen. Ne? Das ist schon hart, das weiß ich. Das ist schon nicht bei allen Dummen. Also bei meinen Eltern weiß ich, dass ich mit denen offen reden kann. Natürlich jetzt nicht direkt, aber schon, also da brauche ich mir keine Sorgen zu machen, also was meine Eltern angeht. Jetzt legst du bitte auf und du wirst von Inga, das ist mein Psychologe, angerufen. Okay. Dann kriegst du die ganzen Informationen und die gibst du bitte an deine Freundin weiter, damit sie das schon mal hat. Okay. Und dann wünsche ich, auch wenn es kompliziert werden sollte, für eure Liebe und euch beiden wirklich von Herzen alles Gute. Ja, danke Domian, wünsche ich dir auch. Dankeschön, Ali. Tschüss. Okay. Du legst auf, wir melden uns gleich. Ne? Ja. Tschüss. Und hier ist Elisabeth, 55. Guten Morgen. So, und Elisabeth, mach mal bitte den Ton weg vom Fernseher. Aber Elisabeth ist, glaube ich, gar nicht da. Doch, ich bin da. Der Ton ist auch weg. Ja. Sehr gut. Elisabeth, um was geht's denn bei dir? Ja, wie ich erzählt habe, mein Mann hat mich vor 5 Jahren verlassen für eine junge Thailänderin. Und wie alt war die Thailänderin? Also sie war 25 Jahre jünger als ich. Wir waren 30 Jahre verheiratet. Und ich habe das so im 16. September 2006 entdeckt. Und zwar war mein Mann beruflich immer viel im Ausland unterwegs. Und irgendwann musste er angeblich nach England. Und er musste schon Samstag fliegen. Es kam mir irgendwie komisch vor, weil nach Samstag ist er dann schon nach Australien oder nach China oder geflogen, aber nach England Samstag, das kam mir komisch vor und ich habe ihn dann Fragen gestellt und es kam mir irgendwie komisch vor. Und dann habe ich in seinem Aktenkoffer geguckt, was ich noch nie gemacht hatte. Ja. Und habe dann Flüge gefunden für, also einen Flug von Frankfurt, Bangkok, Frankfurt und ein Ticket für Bangkok, Frankfurt, Bangkok und einen Antrag auf eine Aufenthaltsgenehmigung von 3 Monaten für eine Thailänderin. Und da wusstest du gar nichts von? Nein, das war ein Riesenschock. Ein Riesenschock. Eine Frau, die 25 Jahre jünger ist als du. Ja. Diese ganze Sache ist vor 5 Jahren passiert. Ja, und ich komme nicht drüber weg. Irgendwie, ich bin zwar in psychologischer Hilfe und ich habe alles Mögliche gemacht. Ich war lange krank und war 6 Monate in einer Klinik danach. Und habt ihr Kinder? Ich habe eine Tochter, sie ist 26. Ist das eure gemeinsame Tochter? Ja. Ja. Was sagt denn die Tochter zu der Sache? Ja gut, sie sagt, Mama, sowas, solche Sachen passieren im Leben und es ist natürlich nicht schön, aber das ist mein Vater. Und hat sie denn mit dem Vater noch Kontakt? Ja, auf jeden Fall. Sie hatte immer eine sehr gute Beziehung zu ihrem Vater. Aber du hast auch eine gute Beziehung zu der Tochter? Ja. Das auch? Ja. Meldet sich denn dein Ex-Mann, seid ihr geschieden inzwischen? Ja, immer weniger. Also vielleicht mal von meiner Seite. Irgendwann sind mir die Nerven durchgegangen und ich habe gesagt, ich will dich nie mehr sehen. Du hast mir so weh getan und sonst dachte er eigentlich, nachdem wir drüber weg wären, könnten wir Freunde bleiben. Nach der Trennung hat er mir auch einmal gesagt, ja gut, du wirst mir das sowieso nie verzeihen können. Also ihr seid formal auch geschieden? Ja. Ja. Ja, ihr seid anderthalb Jahre jetzt. Das sind Jetzt sind 5 Jahre rum und es geht dir immer noch so zu Herzen. Ja. Das ist zu lange. Tja, ich weiß. Aber ich kann dir nicht helfen, irgendwie. Was für ein Gefühl hast du denn noch zu diesem Mann? Irgendwo, ja. Das ist eine Mischung aus Liebe und Hass. Ich denke, gut, ich denke ja auch zu sehr dazu, wahrscheinlich an die schönen Zeiten zu denken, an allem, was wir hatten. Natürlich, man denkt an die schöne Zeit. Ja. Aber wenn du sagst, eine Mischung zwischen Liebe und Hass. Ja. Pass auf, ich will das sagen. Dann konzentrier dich doch mal ein bisschen mehr auf den Hass als denn auf die Liebe und die schöne Zeit. Ja, ich glaube, das ist leichter gesagt als getan. Ja, aber da muss man sich auch zu zwingen. Tja. Denn das hilft einem wirklich, wenn man sich vor Augen führt, wie ein Mensch einen verletzt hat. Eben, ich kann immer noch nicht verstehen, wieso er mir sowas antun konnte, weil ich hatte gedacht, wir waren immer so Komplizen, wir haben so viel zusammen erlebt. Aber Elisabeth, er hat es dir angetan. Ja. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Du kannst es nicht verstehen, was die Sache noch schlimmer macht, aber er hat es dir angetan. Ja. Allein diese Tatsache, diesen Schmerz, den dieser Mann dir angetan hat, muss dir doch schon ein Argument sein, ich will mich auch von diesem Mann richtig emanzipieren, richtig loslösen. Eigentlich ja. Denn jetzt bist du immer noch in seinen Fängen. Ja. Und das ist das Schlimme, was eigentlich nicht sein darf. Dieser Mann ist glücklich, der führt ein tolles Leben. Ja. Der macht schöne Sachen und du sitzt da und weinst. Genau. Und das darf nicht sein. So verschwendest du dein Leben. Ja, stimmt, sagen wir auch alle. Aber ich kann mir nicht helfen, ich komme nicht drüber weg. Weil ich glaube, dass du viel zu viel auch immer noch an die schönen Sachen denkst. Ja, das ist es. Das ist es, ne? Ja. Hast du noch? Das ist auch umso schwerer für mich, dass ich... Ich bin Französin, ich wohne seit 30 Jahren in Deutschland. Mhm. Wenn ich zurück nach Frankreich gehen würde, dann würde ich natürlich auch Deutschland vermissen, da würde ich einiges vermissen. Also ich weiß nicht mehr, wo ich hingehöre. Wo lebt deine Tochter denn? Meine Tochter lebt noch hier bei mir, aber... Also in Deutschland? Ja, ja. Mhm. Rein theoretisch, so finanziell und so, könntest du nach Frankreich zurückgehen? Nun ja. Ich meine, es ist gerade so ein Gedankenspiel. Wenn man so etwas Schlimmes, Verletzendes erlebt hat, ist ein Neuanfang natürlich immer sehr gut. Ja, aber Neuanfang in meinem Alter? Na, hör mal, du bist 55. Tja. Du bist keine 95, da würde ich sagen, naja, ist ein bisschen schwierig. Aber mit 55 kann man das machen. Schon 30 Jahre in einem anderen Land verbracht hat. Nein, ich will jetzt gar nicht mich da so festbeißen mit dem Frankreich, sondern ich will einfach in die Richtung gehen, dass ein Neuanfang, wo auch immer und wie auch immer stattfindet. Und lass mich sagen, der Neuanfang findet zuerst im Kopf statt, dann in dem Außenleben. Ja. Und ich habe den Eindruck, dass du immer noch ganz sentimental und vielleicht auch ein bisschen selbstmitleidig dich in der ganzen alten Geschichte bewegst. Ja, stimmt. Und da musst du dich am Riemen reißen und du musst dir alle schönen Gedanken, die du an diesen Mann eure Zeit hast, verbieten. Die spielen jetzt überhaupt keine Rolle mehr. Führe dir nur vor Augen, was er dir angetan hat. Wenn du wieder Gefahr läufst, sentimental zu werden. Und setze dir Ziele, setze dir Aufgaben, dass du in was Neues hineingerätst, was auch immer es ist. Nur so hast du eine Chance, da rauszukommen. Wenn du nach hinten guckst, hast du verloren. Und du guckst viel zu viel nach hinten. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich kann ja da nicht helfen irgendwie. Bist du auch noch in einer Behandlung zurzeit? Ja. Mhm. Was sagt denn dein Therapeut? Ja, dasselbe praktisch. Ne? Ich soll nach vorne gucken und praktisch den Rest des Lebens genießen und nicht zurückblicken. Es ist einfach Vergangenheit. Es ist Vergangenheit. Ich glaube, entschuldige, wenn ich das ganz salopp sage, ich glaube, du brauchst nur einen ordentlichen Tritt in den Hintern. Ja, wirklich. Das habe ich schon oft gehört. Ja, es geht um die Zukunft jetzt und nicht um die Vergangenheit. Ja. Du hast eine schwere Niederlage erlebt. Ja. Das tut weh und das ist schrecklich und da kann man auch zornig sein. Aber es darf nicht sein, dass du wegen dieser Niederlage dir dein ganzes restliches Leben versaust. Du bist erst 55 Mensch. Was meinst du, wie viele ältere Leute uns jetzt zuhören, die vielleicht über 80 sind und die denken, Mensch, wäre ich doch nochmal 55 und könnte nochmal irgendwie nochmal was ganz anders machen? Ja, ja, natürlich. Das ist alles leichter gesagt. Ja, ich weiß, man muss es so sagen erstmal. Elisabeth, meine Sendung ist vorbei. Aber wir rufen dich nochmal kurz an, damit du jetzt nicht so schnell abgefertigt wirst hier. Okay. Du legst auf, wir melden uns nochmal. Gut. Alles Liebe, tschüss. Ja, vielen Dank. In der Technik, Ove Petersen. Morgen sind wir wieder da. Ich wünsche euch eine gute Nacht.